Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi für das Krähennest. Und ich habe in der ominösen Skype-Leitung den Jens, der sich mal eben vorstellt. Hallo, ich bin der Jens Ballerstedt. Ich bin der persönliche Mitarbeiter von Simone Brandt, MDL. Und arbeite, wie man dem MDL entnehmen kann, inzwischen im Landtag für die Piraten. Ja, und wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach mal. Es geht uns heute Abend darum, dass wir so ein bisschen erfahren, was denn eigentlich innerhalb der Fraktion passiert. Außer, dass die ein oder andere Pressemitteilung bei uns im Krähennest so reinschneit, die ja dann unsere fleißigen PM-Sprecher vertonen, bekomme ich seit der Strafanzeige aus dem Landtag eigentlich nicht viel mit, um nicht zu sagen gar nichts. Ja, was macht ihr da? Das ist wenig, was du mitbekommst. Das ist tragisch. Was wir machen, also seit ein paar Tagen bereiten wir uns jetzt auf die Haushaltsdebatte vor, die ja jetzt nächste Woche ansteht. Und das ist interessant. Also es ist für uns alle natürlich furchtbar neu, allein zu verstehen, wie so ein Haushalt aufgebaut. Und man kann sich des Gefühls nicht ganz erwehren, dass diejenigen, die den Haushalt gemacht haben, den so formulieren, damit es furchtbar ist. Also es geht, wenn du vermutest, es geht dabei darum, alles so zu verklausulieren, ja, dass andere gar nicht erst verstehen, was da los ist. Kannst du es ein bisschen konkreter vielleicht erklären? Also es gibt halt zig Querverweise. Ne? Dann ist es nicht so, also es gibt zwar diese 17 Unterhaushalte, also um vorneweg zu gehen, damit man eine Vorstellung hat, wie viel das ist, hat jeder Abgeordneter einen großen Schuhkarton voll mit Papier bekommen. Mhm. Also jeder Abgeordnete hat mehrere Kilo Papier bekommen, wo der Haushalt draufsteht. Also schon in der reinen Menge ist es wirklich abgefahren, in welcher kurzen Zeit man das jetzt durcharbeiten soll. Heißt das denn, dass alle Abgeordneten daran arbeiten, erstens? Und zweitens, lesen alle alles durch oder teilt man sich die Arbeit ein wenig? Es arbeiten im Moment alle am Haushalt und jeder an seinem Bereich. Also die Ausschüsse haben ja jeweils einzelne Haushalte und einzelne Themen haben das. Und da arbeitet jeder ein Stück weit an seinem. Hauptfederführend wird es natürlich von unseren Finanzleuten gemacht, die da gerade drin sitzen, also die aus dem Hauptfinanzausschuss. Wie ist das denn? Ist das vertraulich, dieser Haushalt? Nee, der ist öffentlich. Den darf jeder einlesen. Ist, ich vermisse so ein bisschen die Twitter-Nachricht. Liebe Piraten, hier ist der Haushalt, helft uns mal und arbeitet den mal mit durch. Ja, weil es relativ schwierig ist, jemanden den zukommen zu lassen, weil, wie ich eben gesagt habe, ist da nicht der schicke Download, der uns vorliegt, den wir einfach teilen können. Wie wär's dann mit dem Tweet? Ach, der arme Jens, der kriegt jetzt hier Lack von mir. Wie wär's dann mit dem Tweet? Liebe Piraten, ich habe hier 3,5 Kilo Papier, die müssen verarbeitet werden. Ja, das wäre sicher nicht verkehrt gewesen. es passiert nur gerade, dass das Allermenschlichste, ja, bekommt diesen Schuhkarton voll mit Papier, weiß, man muss den bis nächste Woche durchgearbeitet haben, weil man sich sonst total zum Oberhonk macht. Und stürzt sich dann rein. Also man geht halt hin und macht das. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein. Ja, wir sprechen jetzt ja auch nicht, damit ich auf der Fraktion rumhacke oder so. Aber das ist das, also lieber Krähennesthörer, wir hatten auch jetzt kein Vorgespräch, sondern wir haben einfach gesagt, wir wollen einfach ein bisschen nachhören, was da los ist. Und was passiert dem armen Jens? Er kriegt jetzt von mir gleich eine Kritik. Also es ist alles schön. Ich nehme nämlich diese Kritik nicht an, weil ich finde, dass für unseren Bereich, in dem Simone tätig ist und ich sie unterstützen darf, das eigentlich ganz gut läuft. Kurz dazu gesagt, wir sind tätig für den Ausschuss, ich muss immer nachdenken, um den Namen komplett rauszubekommen. Die Abkürzung ist ULNF, das heißt Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz und Verbraucherschutz. Mhm. Dem untergeordnet ist auch noch Tierschutz, was auch noch mit drin ist. Und das ist der eine Ausschuss, in dem Simone arbeitet und ich dann mit ihr, und zwar in den Bereichen Tierschutz, Verbraucherschutz und Landwirtschaft und Integration machen wir. Das sind so Bereiche, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und wir haben einen wirklich tollen Kontakt zum AK Tierschutz NRW, die von mir regelmäßig mit Papieren versorgt werden. Ich hole mir zu den einzelnen Themen Feedback. Simone schafft es naturgemäß nicht immer, den Kontakt so zu halten, wie wir Mitarbeiter das können, weil wir unter anderem auch pro Tag 8 Einladungen zu irgendwelchen Kongressen, Veranstaltungen oder sonst was da liegen haben. Die Terminkalender sind also grausam, kann ich mal so verraten. Deswegen, das an uns Mitarbeitern hängt. Ich habe den Vorteil manch anderen Mitarbeiter gegenüber, dass ich aus der Partei komme und daher die Strukturen schon kannte. Wir sind jetzt Stück für Stück dabei, den Mitarbeitern, die nicht aus der Piratenpartei kommen, zu erklären, wie Kommunikationswege sind, was ihnen alles zur Verfügung steht. Und Bereich Schutz funktioniert das total super. Der AK Tierschutz NRW ist sehr kompetent, die haben wirklich nette Leute und die haben mir schon diverse Male mit Expertisen geholfen. Lass uns nochmal zum Haushalt zurückkommen. Wann geht's denn da im Plenum los mit dem Haushalt? Das ist ja üblicherweise so, dass dann die einzelnen Parteien sich ja gegenseitig kritisieren, dass es ja alles nicht schlau ist, was da läuft. Und jetzt sind die Abgeordneten sich dabei, sich mit dem Haushalt zu beschäftigen, um eben auch kritisieren oder auch, wie es die Piraten ja dann machen, mal durchaus loben können. Und wann geht's da los? Weil du sagst, da ist so Zeitdruck. Mittwoch, Donnerstag, Freitag nächste Woche sind Plenarsitzungen. Aber der Haushalt wird ja nicht dann in dieser kurzen Zeit mal eben verabschiedet, ne? Nee, das ist die erste Lesung. Ah, okay. Wäre es nicht vielleicht eine Möglichkeit, das mal vorzuschlagen, ob man nicht ein paar Piraten mit dazu holt, die vielleicht ein paar sinnvolle Gedankengänge da beitragen können oder auch vielleicht die Arbeit der Abgeordneten unterstützen können? Wir haben Montag eine Besprechung mit unserem neuen Geschäftsführer, der diese Woche erst angefangen hat. Dem werde ich das mal vorschlagen. Der ist sehr tief drin in solchen solchen Verhältnissen. Und Haushalt ist eigentlich nichts weiter als Verwaltung. Ich werde vorschlagen, dass wir da die Möglichkeit haben, den Pool nutzen zu können. Also ich rege das deshalb an, weil ich glaube, dass ganz viele Basispiraten sich da wirklich gerne beteiligen würden. Und das hätte abgesehen davon, dass die Fraktion Unterstützung erhält, ja auch noch den Effekt der Zusammenarbeit zwischen Basis und Fraktion. Das hätte auch sicherlich gerade im Moment einen wesentlichen Vorteil. Sehe ich genau. Also wir sind uns da tatsächlich gestern zu gewesen, dem Stammtisch in Monheim, die mich zu etwas ganz Ähnlichem eingeladen haben, wie du jetzt heute, also Monheim, Kreis Mettmann, die mich eingeladen haben, weil sie fragen wollten, was tut ihr da eigentlich? Also was im Landtag? Und dafür bin ich da gestern gewesen und ich habe gestern gesagt, ich persönlich oder anders einen Schritt zurück, die anderen Parteien haben uns wissen lassen, dass sie denken, dass das für uns so ein, ja Gott, ihr habt ja nicht nur die Aufgabe hier zu arbeiten, ihr müsst ja auch noch die Basis informieren. Das war tatsächlich eine Formulierung, die so benutzt worden ist von Leuten von der SPD. Das ist sozusagen eine Zusatzbelastung. Ich sehe das ein bisschen anders. Das habe ich gestern gesagt. Ich kann jetzt wieder nur aus dem Bereich Tierschutz reden, weil ich das da einfach schon installiert habe. So, Jens, dann erzähl uns doch mal anhand des Beispiels AK Tierschutz, wie du das denn so handelst und wie die anderen Fraktionen denn dann denn das einschätzen, was ihr so an Arbeit zu tun habt. Ja, für die anderen Fraktionen ist es so, und das haben die uns gegenüber auch so gesagt, dass die das für eine Sonderbelastung halten, die wir haben, dass wir uns ja nicht nur auf unsere Arbeit konzentrieren können, sondern auch noch zusätzlich unsere Basis informieren müssten und einbinden müssten, was die für ein Problem halten oder was für die wahrscheinlich sogar eins wäre. Ich sehe das eher so ein bisschen als Privileg, muss ich sagen. Ich habe die Möglichkeit, den AKK-Tierschutz einzubinden und als Wissenspool einfach zu benutzen, indem ich denen die Papiere gebe und da kommt wirklich viel Zeugs rein, die das durcharbeiten und mir Feedback geben. Das habe ich schon diverse Male gemacht zum Thema Katzenkastration, zum Thema Verbandsklagerecht und so weiter, wo ich dann sage, Leute, was sagt ihr denn zu dem momentanen Entwurf des Verbandsklagerechts? Was ist eure Einstellung dazu? Und das kann ich eigentlich immer wieder benutzen in meiner täglichen Arbeit und muss auch sagen, ich spare dadurch wahnsinnig viel Arbeit, weil ich mir manche Dinge einfach nicht alle komplett selber erarbeiten muss. Und in dem Bereich funktioniert es total super. Ich weiß nicht hundertprozentig, wie das bei allen anderen funktioniert, aber ich kann mich da nicht wirklich beschweren. Stimmt, also bei uns ist es ja auch nun mal so, dass da auch viele mitreden dürfen. Und das ist ja bei etablierten Parteien eben nicht so. Das heißt, da wird ja die Meinung auch anders gebildet, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Da ist natürlich eine Basis dann auch eine Mehraufwand, weil sie dann ja auch durchaus störend ist. Ja, also ich denke schon. Also ich denke, dass die manchmal durchaus davon gestört sind, was die Leute da an ihren Stammtischen oder sonst was von sich geben. Andererseits, glaube ich, ist es manchen von denen auch inzwischen schon wieder egal, weil die so lange drin sitzen. Es gibt eben in diesem Klima-Umwelt-Verbraucherschutz-Ausschuss ein Mitglied, das da jetzt gerade in der 6. Legislaturperiode sitzt. Ja, das heißt, der sitzt tatsächlich seit 25 Jahren im Landtag und bald hat er die 30 voll. Das ist schon echt eine krasse Nummer. Dementsprechend, glaube ich, lässt er sich von sowas wie Basis gar nicht mehr beeindrucken. Das hast du aber nett umschrieben. Ja. Ja, das ist ja auch, lässt sich von sowas wie Basis gar nicht mehr beeindrucken. Ja, das ist schön gesagt. Ja, die stört ja auch die Basis, ne? Also. Es kommt drauf an. Also, wenn man das Ganze nutzt, dann ist das total knorke. Also, es ist wirklich super. Wenn man seine Meinung einfach durchprügeln will, dann stört's. Das ist aber, es liegt dann in der Natur der Sache, weil dann, wo viele Leute zueinander kommen, gibt's viele Meinungen. Ja, jetzt ist das ja in der Fraktion so eine Sache mit dem Fraktionszwang, den wir ja nicht wollen, und der Sache, dass die Fraktionsmitglieder dem eigenen Gewissen verpflichtet sind, was ja dann nicht heißt, dass jeder grundsätzlich eine eigene Meinung erarbeiten sollte, sondern so habe ich das immer verstanden, auch innerhalb der Piratenpartei, dass dann eine Zusammenarbeit mit dem Landesverband mehr als sinnvoll ist. Und wenn natürlich sowas passiert, wie du das machst, dann ist das ja genau zielführend. Ach, das ist ein Lieblingspiratenwort der letzten Zeit. Dann ist das ja sehr zielführend. Weil ja auch das Fraktionsmitglied mitbekommt, wie die Basis, wobei ja der Arbeitskreis nicht alleine die Basis darstellt, aber sicherlich sehr meinungsbildend ist, zu einem Thema positioniert. Machen das denn die anderen oder deine Piraten-Fraktionsmitarbeiterkollegen genauso? Zum Teil ja. Zum Teil weiß ich, läuft es so im Bereich Arbeit, Gesundheit, Soziales, funktioniert es sehr gut. Da macht der Herr Schreibreform, das ja auch, der ja auch selber schon lange in den Arbeitskreisen unterwegs ist. Im Thema Bildung, meine ich, funktioniert es auch ganz gut. Und einen Forschungsarbeitskreis hat sich ja gerade gebildet. Ja, das Krennitz hat darüber berichtet. Ja, und da kann ich es nicht hundertprozentig sagen, aber ich weiß, dass einige MDLs ja dahinter standen, dass der gegründet wird und dass denen sehr wichtig war. Deswegen denke ich, da gibt es auch eine Zusammenarbeit. Kann ich aber nicht beschwören, weiß ich nicht. Aber du hast natürlich recht, es wird natürlich schwierig für Fraktionsmitarbeiter, die Piratenpartei nicht kennen und erstmal lernen müssen, dass sie diese Ressource überhaupt nutzen können. Ja. Wie ist das denn aufgeteilt? Wie viele Arbeiter kommen denn so prozentual gefühlt, nicht einklagbarer Wert, von Mitarbeitern, die aus der Piratenpartei kommen oder die von extern gekommen sind? Ich schätze, es sind 2/3 ungefähr Piraten. Hätte ich jetzt so geschätzt. Das, ja gut, das ist ja schon mal eine gute Grundlage eigentlich für eine vernünftige Zusammenarbeit. Denke ja auch, entgegen der Wahrnehmung von außen, dass wir auf einem super Weg sind. Man hat sicher viel zu lange über Themen diskutiert, die sicher so nicht wichtig gewesen wären. Aber ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir mit den Leuten zusammenarbeiten. Es gibt ein meiner Meinung nach Fehldenken innerhalb manchen Teilen der Basis, halt der Meinung sind, dass man ihnen die Informationen nachtragen muss. Weil du eben gesagt hast, der AK ist nicht die Basis. Ne? Mhm. Ich sehe aber die AKs als die momentan einzig sinnvolle Möglichkeit, thematisch mit der Basis zusammenzuarbeiten. So war das aber auch gar nicht gemeint, dass jetzt die Fraktion die Aufgabe hat, jedem einzelnen Basispiraten Informationen vorzutragen. Der AK ist schon die Schnittstelle, so würde ich es einstellen. Wir unterhalten uns jetzt ja auch gerade. Das heißt ja eben nicht, dass die Fraktion da eine Bringschuld zu jedem einzelnen Piraten hat. Aber eine Hohl- und Bringschuld bei den Arbeitskreisen sehe ich schon so, aber eben auch aus beiden Richtungen. Ja, da sind wir uns einig. Das ist doch wieder schön. Ich fand das sehr angenehm einfach. Also ich fand es jetzt auch nicht schwierig, da die Zusammenarbeit zu etablieren. Vielleicht habe ich Glück und die AKs, mit denen ich zusammenarbeite, sind irgendwie besonders pflegeleicht und nett. Wie lange funktioniert das denn jetzt schon? Das kann ja noch nicht so lange sein. Denn wenn das die ganze Zeit so schon funktioniert hätte, hätte es sicherlich an einigen Stellen keine Kritik gegeben. Und das ist ja genau das, was wir gerne möchten. Also ich persönlich bin seit dem 1.7. im Landtag. Und ich glaube, ich hatte, ich will mich jetzt nicht drauf festlegen, ich müsste in den Terminkalender gucken. Aber nach 2 Wochen war das erste Mal die SECMET aus dem AK Tierschutz im Landtag zu Besuch und wir haben uns zusammengesetzt. Das waren irgendwie 2 Wochen, nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, würde ich schätzen. Ja, dann hört sich das ja eigentlich sehr positiv an. Das ist aber dann auch etwas, weil man ja über die Fraktion schimpft und da, wo es angebracht ist, meiner Meinung nach schimpfe ich ja durchaus mal. Aber es kann auch nicht... Es kann auch nicht von Vorteil sein, wenn es so ein Sport wird, auf der Fraktion permanent rumzuhacken. Denn das ist sowohl für den Landesverband als auch für die Fraktion und schlussendlich für die Umfrageergebnisse nicht von Vorteil. Und das macht die politische Arbeit auch nicht einfacher. Nee, tatsächlich sorgt das auch nicht dafür, dass man mehr Spaß hat. Und wir haben uns ja alle vorgenommen, dass wir Spaß an Politik behalten wollen, selbst wenn wir da sitzen. Ich sehe es natürlich auch ein Stück weit als unseren Kommunikationsfehler an, dass keiner weiß. Also, dass es da schon eine funktionierende Zusammenarbeit gibt, das aber scheinbar in weiten Teilen der Basis nicht vorhanden ist, das Wissen. Aber dafür machen wir das ja heute, damit wir genau das kundtun. Ja, eben. Das heißt, ich möchte jedem ans Herz legen, wenn es einen Themenbereich gibt, für den er sich interessiert, bringt euch ein. Macht wirklich mit. Wie habe ich es jetzt wieder gehört? Sei kein Ninja, lass dich sehen. den kannte ich auch noch nicht. Ich finde es toll, das Bild. Partei-Ninjas kann man halt nicht sehen. Die sind unsichtbar. Deswegen ist Ninja sein gerade nicht gut. Geht in die AKs, wenn euch ein Thema interessiert. Bringt euch ein. Und an die AKs da draußen, fordert eure MDLs. Also geht da ran und sagt, hallo, hier ist dein AK, wo bist du? Wir wollen mit dir arbeiten. Das muss von beiden Seiten kommen. Die MDLs müssen auf die AKs zugehen und andersrum genauso. Fordert euch gegenseitig, redet miteinander und nicht übereinander. Das fände ich total wichtig, bringt uns alle ganz weit voran. Dann lass uns noch mal ein bisschen über die, wir wollen ja daran arbeiten, dass wir mehr Politik machen und weniger Selbstbeschäftigung. Dann lass uns noch mal eben kurz ein bisschen zusammenfassen, was denn so seit der Strafanzeige passiert ist. Also ihr beschäftigt euch jetzt mit dem Haushalt. Wie lange werdet ihr euch mit dem Haushalt beschäftigen? Wann wird der verabschiedet? Ich habe mir den Terminplan angeguckt, wie viele Sitzungen wir bis dahin haben, ist ein bisschen schwindelig geworden. Im November ist die zweite Lesung und die Abstimmung dazu. Das heißt, es gibt jetzt die erste Lesung, gibt's jetzt nächste Woche. Dann werden die Einzelausschüsse in die Einzelhaushalte in die Ausschüsse überwiesen. Die kümmern sich dann darum, geben das wieder zurück. Und dann gibt's die zweite Lesung mit der Abstimmung im November. Den genauen Termin habe ich nicht im Kopf. Also es sind jetzt so 1,5 Monate, die wir jetzt dieses Thema haben werden. Was übrigens hochgradig albern ist. Das ist der Haushalt 2012, muss man dazu sagen. Der wird im November verabschiedet, gilt dann noch einen Monat. Dafür wird da gerade ganz schön viel Heckmeck betrieben. In der Tat, ja. Wird gerade abgestimmt über Geld, das schon seit 11 Monaten ausgegeben ist. Das ist ein bisschen verrückt. Für uns ist das die positive Situation, wir können üben, weil für den einen Monat kann man nicht mehr viel kaputt machen und uns dann wirklich kopfüber in den Haushalt 2013 stürzen. Aber insgesamt ist das schon ziemlich peinlich. Ja, aber man kann maximal 1/12 kaputt machen, ne? Ja, das stimmt. Ich habe das mal nachgerechnet. Nein. Statistiker haben errechnet, das wäre maximal 1/12. Ja, es waren ganz schlaue Menschen in den USA, die haben das rausgefunden. Ja, aber das ist ja dann in der Tat tatsächlich ein Vorteil für die Piraten, dass sie sich dann, dass sie natürlich dann geübt sind. Und beim nächsten Haushalt, nämlich 2013, da können wir das ja vielleicht hinkriegen, dass sich alle Piraten dann drauf stürzen können, weil nämlich dann auch der Faktor extremer Zeitdruck zumindest ein wenig gemindert ist, oder? Ja, das hoffe ich. Ich bin mir noch nicht ganz im Klaren, wie krass das dann beim nächsten Mal abläuft, also in welchen Abschnitten da Papier zugehauen werden und wir Ergebnisse liefern müssen. Im Normalfall hält die Regierung das ja absichtlich knapp. Also sie geht kurz danach, damit man möglichst wenig Zeit hat, das zu lesen. Das ist ja Teil des Konzepts. Ja, aber deswegen komme ich ja gerade darauf. Wenn sich natürlich der Schwarm damit beschäftigt und mal eben von, ich sag mal, es gibt bestimmt in NRW mindestens 500 aktive Piraten, ich denke mal eher 1000, also die wirklich viel machen, einfach mal so runtergebrochen, Landesparteitag kommen 500 Leute und nicht alle aktiven Piraten können zum Landesparteitag kommen und dementsprechend ist es dann so, dass 500 Leute auf jeden 5000 Leute auf jeden Fall aktiv sein werden und sich damit beschäftigen können. Ja, also ich kann nur sagen, alle wirtschaftlich, finanziell und Zahlen faszinierte Piraten, ich glaube, was dagegen, wenn wir Hilfe bekommen in dem Thema. Gut, Jens, ich schlage vor, dass wir uns jetzt nicht verpflichtend, aber wenn wir es schaffen, in einer Woche noch mal wieder unterhalten oder auch in zwei und dass du wieder so schön berichtest, was gerade Thema ist. Und dann, das ist dir, glaube ich, sehr gut gelungen, dass wir gerade mal eine Vorstellung haben, was gerade im Landtag passiert. Noch eine ganz kurze Bitte. Alle, ja, das Gefühl haben, sie sind noch nicht informiert und würden sich das gerne mal angucken. Wir haben immer wieder auch die Möglichkeit, Besuchergruppen anzumelden im Landtag, die sich das einfach mal angucken können. Wie geht das da ab? Was ist Landtag überhaupt? Was passiert? Zögert nicht. Also sprecht uns an. Ihr seht auch die MDL immer wieder an Stammtischen oder sonst was. Die sind immer noch aktiv unterwegs. Zögert nicht, sprecht uns an. Kommt vorbei, kommt uns besuchen. Und man kann den Jens ja auch sehr einfach erreichen, über Twitter einfach mal eine Message an @ballerstedt mit AE und der Jens wird euch sicherlich antworten und die ein oder andere Frage beantworten. Halt gerne. Okay, dann würde ich sagen, ich wünsche noch einen schönen Abend, Jens, und danke dir. Auch gerne, bis nächste Woche. Ja, genau, tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.